Kapitel 36. Chris erklärt: Meine Freundin Greta verdient das Geld. Ich lebe von Gretas Geld. Sie arbeitet in der Schokoladenfabrik. Tina fragt: Bei meinem Vater? Ja, sagt Chris. Kapitel 37. Sven sagt: Vom Geld der Freundin leben? Ich finde das deprimierend. Warum? Fragt Tina. Sven: Ein Mann muss vom eigenen Geld leben. Tina sagt: Sven, dich macht das Geld glücklich, aber Chris macht eben die Musik glücklich. Chris sagt: Am Wochenende habe ich ein Konzert. Tina, möchtest du kommen? Sven sagt: Tina, möchtest du am Wochenende in eine Diskothek gehen? Mit einem Mann, der Geld hat? Tina sagt nichts. Kapitel 38. Sven sagt: Ich komme mit dem Ferrari. Paula sagt schnell: Der Platz ist frei. Gehen wir spielen. Tina sagt: Chris, Sven, ich rufe euch an. Tina denkt: Ich krieg die Krise. Kapitel 39. Sie spielen 2 Stunden. Dann trinken sie etwas auf der Terrasse. Paula fährt Tina nach Hause. Paula denkt an den Musiker in New York. Aber sie sagt nichts. Kapitel 40. Am Abend sitzt die Familie vor dem TV. Sie sehen: Wer wird Millionär? In den USA gibt es die exakt gleiche Quizshow. Die Musik ist gleich. Die Lightshow ist gleich. Alles ist absolut identisch. Auch in Spanien gibt es die exakt gleiche Quizshow. Tina war vor 2 Jahren in Madrid.